Alhamdulillah, alles Lob mit Allah, der uns heute hier versammelt hat. Allahs Segen und Heil sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns alles Gute beigebracht hat und unter anderem uns beigebracht hat, was wir für unsere Religion wissen müssen. Alhamdulillah. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Rechtleitung. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für den Iman, den Islam. Wir danken ihm für unsere große gläubige Familie, die er uns geschenkt hat, dadurch, dass wir ein Teil dieser Gemeinschaft geworden sind. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für unsere Gesundheit. Wir danken ihm für unsere Eltern. Wir danken ihm für unsere Kinder. Ihm gebührt das Lob ganz allein. Ihm gebührt alle Formen von Lob. Liebe Geschwister, für heute, inshallah, fangen wir wieder an mit dem Hadith al-Nawawiyyah, und zwar dem 24. Hadith. Und zwar ist das der Hadith von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er Folgendes über seinen Herrn Azza wa Jal berichtet. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam berief es hier selbst, den Hadith über Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O meine Diener, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten und ich habe sie auch unter euch für verboten erklärt. Deswegen handelt nicht ungerecht. O meine Diener, jeder von euch ist fehlgeleitet, außer derjenige, den ich recht leite. Deswegen bittet mich um Rechtleitung, dann werde ich euch recht leiten. O meine Diener, jeder von euch hat Hunger, außer derjenige, dem ich zu essen gebe. Deswegen bittet mich um Essen, dann werde ich euch zu essen geben. O meine Diener, jeder von euch ist nackt, außer derjenige, dem ich zu kleiden gebe. Deswegen bittet mich darum, euch zu kleiden, dann werde ich euch auch kleiden. O meine Diener, ihr begeht Sünden Tag und Nacht. Und ich bin derjenige, der die Sünden vergibt. Deswegen bittet mich um Vergebung, dann werde ich euch eure Sünden vergeben. O meine Diener, ihr werdet mir niemals schaden können. Ihr werdet es niemals erschaffen, mir zu schaden, sodass ihr mich haben könntet. Noch werdet ihr es schaffen, mir zu nützen, sodass ihr mir nutzen könnt. Oder umgekehrt heißt es Hadith. O meine Diener, ihr werdet es niemals schaffen, mir zu nützen, sodass ihr mir nützen könntet, einen Vorteil verschaffen könntet. Noch werdet ihr es schaffen, mir zu schaden, sodass ihr mir irgendwie schaden könntet. O meine Diener, wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch und alle Menschen von euch und alle Djinn von euch sich versammeln würden auf einer Anhöhe, Entschuldigung, wenn sie alle das Herz des gottesfürchtigsten Menschen unter euch allen hätten, so würde dies an meinem Reich nichts hinzufügen. O meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch und alle Menschen von euch und alle Djinn von euch, sie alle das Herz des unseligsten Menschen von euch allen hätten, so würde dies von meinem Reich gar nichts vermindern. O meine Diener, wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch und die Menschen von euch und die Djinn von euch sich alle versammeln würden auf einer Anhöhe und jeder von ihnen würde mich um etwas bitten und ich würde jedem von ihnen das geben, worum er mich gebeten hat, so würde dies von meinem Reichtum nichts vermindern, außer so viel, wie wenn man eine Nadel in ein Meer taucht. O meine Diener, es geht nur um eure Taten. Ich zähle sie für euch und dann werde ich sie euch in vollem Maße vergelten. Wer dann Gutes findet, soll Allah danken, soll Allah loben. Und wer etwas anderes vorfindet, soll niemanden tadeln außer sich selbst. Dieser Hadith ist ein Hadith überliefert von Imam Muslim rahimahullah ta'ala und es ist ein Hadith Qudsi. Weil Hadith Qudsi bedeutet, dass es eben eine Aussage Allahs ist, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns überliefert, aber nicht Teil des Koran ist. Und insofern wissen wir schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Qudsi-Hadithen, den heiligen Hadithen und den Worten Allahs im Koran. Weil die heiligen Hadithe, die Qudsi Hadithe, die befinden sich nicht im Koran. Das ist einer von verschiedenen Unterscheidungsmerkmalen. Und woran erkennen wir das? Wir erkennen das daran, dass dieser Hadith, der Prophet sallallahu überliefert ihn mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wiederum überliefert ihn über Allah azza wa jalla. Liebe Geschwister, dieser Hadith beinhaltet viele Aspekte und viel Nützliches und zeigt die Stellung des Dieners und zeigt uns, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah sagte am Anfang dieses Hadithes: O meine Diener, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten. Und liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, was er will, und er verbietet, was er will. Und niemand hat das Recht, Einspruch einzulegen. Und niemand hat das Recht zu sagen, warum hast du das so gemacht und warum hast du das nicht anders gemacht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das entschieden hat, dann ist das entschieden und kein Mensch kann diese Entscheidung rückgängig machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat, dann kann niemand sagen, ich bin damit nicht zufrieden. Denn was Allah entschieden hat, so hat der gläubige Mensch niemals die Wahl zu sagen, ich bin damit zufrieden oder bin damit nicht zufrieden. Sondern der gläubige Mensch sagt immer, wir hören und wir gehorchen und wir ergeben uns und wir bitten dich Allah um Vergebung, wenn wir das, was du uns auferlegt hast, nicht so einhalten können, wie wir es eigentlich tun sollten. Ihr müsst euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Überheblichkeit verboten und hat auch verboten, dass man stolz prahlt, angeblich stolz prahlt. Und er hat subhanahu wa ta'ala verboten, dass man anderen Leuten Vorhaltungen macht, dass man ihm sagt, ich habe dir das getan und das getan und das getan, deswegen sei mir dankbar. Und warum diese Dinge? Denn dies sind alles Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine tut. Vorhaltungen findet ihr im Koran viele. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns Vorhaltungen, damit wir ihm dienen und dankbar sind und uns daran erinnern, was er uns alles gegeben hat. Und deswegen, wenn ein Mensch anfängt und sagt, ja, ich mache auch Vorhaltungen anderen gegenüber, dann macht er Allahs Eigenschaft hier streitig. Dann versucht er sich auf die gleiche Stufe zu stellen, wie Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Und deswegen ist es eine der großen Sünden. Und ebenso die Überheblichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Stolze, der im Koran Dinge sagt, wenn wir das sagen würden, das wäre Angeberei. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, es gehört zur Eigenschaft der Vollkommenheit. Denn er ist der Vollkommene und ihm gebührt diese Vollkommenheit auch. Und ihm steht es zu, Dinge zu sagen, die uns nicht zustehen zu sagen. Und deswegen, wenn der Mensch auch nur in seinem Herzen ein Körnchen an Überheblichkeit hat, dann wird er ins Paradies nicht eingehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in seinem Herzen Überheblichkeit hat und wenn es auch nur im Gewichte eines Senfkorns ist, dann wird er nicht ins Paradies eingehen. Und die Leute sich fragen, wieso? Ist es so schlimm? Ist das so schlimm wie Kufr und wie Schirk? Ja, wenn man das verstanden hat, die Überheblichkeit, Al-Kibr oder Al-Kibriya, ist eine Eigenschaft Allahs. Und wenn du anfängst, Gott zu spielen, waliyadu billah, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dementsprechend behandeln. Wird dir geben, dementsprechend eine Belohnung oder eine Bestrafung geben. Und deswegen ist es so eine der gewaltigen Sünden. Und jetzt stellt euch vor, es gibt eine Sünde, die nicht einmal Allah subhanahu wa ta'ala selbst macht. Also was heißt nicht einmal selbst macht? Das heißt, diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht einmal selbst verboten. So, das ist eine Sünde, also weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas macht, das ist ja keine Sünde. Dann macht er, was er will. Ja. Aber es gibt eine Tat, die hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern verboten und sich selbst verboten. Und das ist Al-Dhulm, die Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran als eine gewaltige, oder beschreibt die Ungerechtigkeit als eine Ursache dafür, dass man in die Hölle geht. Und deswegen, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache unter uns absolut verboten. Natürlich, Ungerechtigkeit, was bedeutet Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit im deutschen Sprachgebrauch bedeutet, dass man nicht nach dem Recht handelt. Ungerecht heißt, man handelt nicht entsprechend dem Recht. Und was ist das Recht eines Muslims? Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat an Rechnung. Wenn man entsprechend dem handelt, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat und verboten hat, dann handelt man gerecht Allahs Gesetz gegenüber. Dann ist man gerecht. Ja? Und Gerechtigkeit bedeutet auch, dass man also niemandem Unrecht tut. Das heißt also, musst du wieder wissen, was ist dein Recht und was ist nicht dein Recht. Und wer hat diese Rechte gesetzt? Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dass heute Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige gibt, der bestimmt hat, welche Rechte welcher Mensch hat. Ja? Weil zum Beispiel gibt es, das ist, möchte gern Schlaue heutzutage, die versuchen ihren Verstand zu verwenden. Nur man kann nur seinen Verstand verwenden, wenn man auch einen Verstand hat. Ja? Und sie versuchen ihren Verstand zu verwenden und dann bestimmte Gesetze Allahs irgendwie abzuwerten oder zu sagen, das ist ungerecht oder das ist gerecht, das ist ungerecht, das ist gerecht. Ja, wieso? Was heißt denn ungerecht, ungerecht? Theoretisch, selbst wenn du ein Gesetz schreibst, was das ungerechteste Gesetz ist der Welt, aber ein Richter handelt nach diesem Gesetz, dann handelt er gerecht. Weil er handelt nach dem Recht, sonst gar nicht. Ja? Nur ist es richtig oder falsch, das ist was anderes. Waren diese Gesetze, waren die richtig oder falsch, das ist was anderes. Ja? Aber deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der bestimmt hat, was dein Recht ist. Wer Recht hat auf Leben. Manche Leute fragen oder sagen sich, wieso darf man ein Tier versus schlachten? Ja, wieso darf man ein Tier schlachten und sein Blut vergießen? Was hat Allah davon? Oder wer hat dir erlaubt, das Leben dieses Tieres zu nehmen? Dann sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt, bei manchen Tieren das Leben zu nehmen, damit wir davon profitieren können. Ja? Wer hat das Recht gesetzt? Allah. Also wenn du so handelst, handelst du gerecht. Tötest du allerdings ein Tier, was du nicht hättest töten dürfen, dann hast du gegen Allahs Gesetze gehandelt, du hast ungerecht gehandelt. Und das war's. Warum ich hinaus will, ist im Geschwister ganz einfach, dass die Sache von Gerechtigkeit ist für uns Muslime keine Gefühlssache. Das ist keine Gefühlssache, ja? Sondern es ist eine Sache von, was hat Allah bestimmt, dementsprechend handeln wir. Fertig. Es ist nicht nur, wie du denkst. Du denkst, es ist okay, nicht okay. Manche Leute kommen und sagen, ich bin der Meinung, es reicht, wenn man einfach nur ein guter Mensch ist. Man braucht nicht beten, nicht fasten, nicht Hajj machen, nicht, ja? Ich bin einfach ein guter Mensch. Ja? Nur das ist die Frage, was heißt gut, was heißt schlecht? Du möchtest im Endeffekt belohnt werden. Du musst wissen, wofür Allah belohnt. Kannst du nicht aus deinem Ärmel schütteln, das geht nicht. Ja? Liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ungerechtigkeit verboten und hat sie auch unter uns verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, selbst wenn er wollte, Allah, wenn er will, könnte er ungerecht sein, aber er wird es niemals sein, weil er hat es sich selbst verboten. Und deswegen ist es unmöglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihm Ungerechtigkeit ausgeht. Und das ist Alhamdulillah sehr gut für uns, denn am jüngsten Tag brauchen wir keine Angst haben, dass da irgendwie ein Gramm zu viel auf der linken Waagschale ist oder ein Gramm zu wenig auf der rechten Waagschale ist. Alhamdulillah, in solchen Wochen wollen wir uns keine Sorgen machen. Gott sei Dank weiß Allah subhanahu wa ta'ala alles. Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wer allerdings rechtschaffene Werke tut und gläubig ist, der braucht weder Angst haben vor Ungerechtigkeit noch Verminderung. Also eine Person, die rechtschaffene Werke tut, Gutes tut und dabei gläubig ist, das ist die Bedingung dafür, der braucht keine Angst davor haben, dass ihm irgendwie Unrecht getan wird, indem man ihm auf seine linke Waagschale zum Beispiel schlechte Taten raufschmeißt. Könnte ja sein, deine Waagschalen stehen da und da kommt jemand und schmeißt seine auf deine. Ja? Braucht keine Angst haben vor so etwas. Und braucht auch keine Ungerechtigkeit befürchten, im Sinne von, dass er gute Taten, die er gemacht hat, dass sie ihm nicht gewährt wird. Deswegen hier um Yawm al-Qiyamah, Alhamdulillah, wie wir immer sagen, brauchen wir uns nicht kümmern darum, um alles, was wir Gutes gemacht haben. Die Engel, die das aufgeschrieben haben, sie werden Erzeuger sein für die guten Dinge, die wir getan haben. Und wir brauchen uns nicht irgendwie einen Zettel rausholen und sagen, aber ich habe noch das getan und das getan und das getan und das getan. Das wäre sehr schwer, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird uns für Dinge belohnen, die wir niemals daran gedacht haben, die wir niemals daran gedacht haben. Das heißt, alleine schon, wenn du über deinen muslimischen Bruder gut denkst, Allah wird dich dafür belohnen. Und wie willst du das erfassen? Wie willst du das merken? Und wie willst du das daher nicht vergessen? Wie willst du das bewahren bis zum nächsten Tag? Deswegen Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden ungerecht behandelt. Allah sagte weiterhin in diesem Hadith, Qudsi, liebe Geschwister, O meine Diener, jeder von euch ist irregeleitet, jeder von euch ist fehlgeleitet, es sei denn jemand, den ich recht geleitet habe. Deswegen bittet mich um Rechtleitung, dann werde ich euch recht leiten. Erst einmal die Aussage, dass jeder Mensch fehlgeleitet ist, ist das ein Widerspruch zur Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass eigentlich jeder Mensch als Muslim geboren wird. Kennt ihr auch den Hadith? Jeder Mensch wird gemäß der Fitra geboren und seine Eltern machen dann aus ihm entweder einen Juden oder Christen oder Feueranbeter. Ja? Zoroastria. Und die Antwort ist nein, es ist kein Widerspruch. Und es kann auch kein Widerspruch sein, denn es ist die gleiche Person, die uns das übermittelt hat. Es ist die gleiche Offenbarungsquelle. Ja? Und deswegen, immer wenn du zwei Hadithe siehst oder Ayat aus dem Koran siehst und du denkst, die widersprechen sich, dann pass auf. Dann sag nicht, das widerspricht sich. Und dann sag, ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen diesen zwei Hadithen und ich muss deswegen einen Gelehrten fragen, der mir das erklärt. Ja? Weil nur weil du das nicht verstanden hast, das heißt nicht, dass die anderen 6 Milliarden Menschen das auch nicht verstanden haben. Ja, das wäre sehr überheblich, wenn man so denken würde. Ja? Und deswegen, was ist und wie vereint man diese beiden Hadithen? Ja, ganz einfach, mit dem Hadith, dass jeder Mensch als Muslim geboren wird, ist gemeint, das heißt nicht eigentlich als Muslim, das heißt gemäß der natürlichen Veranlagung, Fitra. Ja? Und gemeint ist, dass jeder Mensch so geboren wird, dass er, wenn man ihm den Islam sagt, lehrt, zeigt, dann wird er ihn annehmen. Aber wenn man ihm etwas anderes zeigt, Judentum, Christentum, kann sein, er geht in die Irre. Ja? Und der Beweis ist, dass es viele Menschen sind dafür der Beweis. Deswegen ist es kein Widerspruch, sondern der Mensch ist irregeleitet, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala leitet ihm recht. Und dann sagt Allah etwas ganz Schönes. Er sagt, deswegen bittet mich um Rechtleitung, dann werde ich euch recht leiten. Und das ist ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört. Das ist ein Beweis dafür, dass der Mensch niemals ihm Unrecht getan wird. Denn manche Leute fragen sich, wieso steht im Koran, und Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Und Allah leitet das frevelerische Volk nicht recht. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Dann fragt man sich ja, okay, wer will es denn recht leiten? Wenn sie ungerecht sind, wer leitet sie dann auf den richtigen Weg? Wenn sie Muschrikin sind, wer leitet sie dann auf den richtigen Weg? Die Antwort ist, der Grund, warum er sie nicht recht leitet, ist ihre Sünde, ist ihr Unglaube, ist ihr Leugnen, ist ihr Frevel. Wenn sie aufhören würden zu sündigen, wenn sie aufhören würden, ungläubig zu sein, wenn sie sagen, wenn sie ihren Kopf benutzen würden, Allah subhanahu wa ta'ala würde sie auf den richtigen Weg leiten. Ja. Und deswegen sagt Allah, bittet mich um Rechtleitung und so werde ich euch rechtleiten. Und Rechtleitung, die Geschichte brauchen wir in jeder Angelegenheit. In jeder Angelegenheit. Rechtleitung ist nicht nur einfach, dass Allah dich rechtleitet, du bist Muslim, das war's. Sondern in jedem Gedankengang, den du hast. In jeder Entscheidung, die du treffen musst, ob es richtig oder falsch ist. Jede Sache, die du vorhast in deinem Leben, du willst doch wissen, am Endeffekt, wird das mir nutzen, Yom al-Qiyam, oder wird das mir schaden. Jede Entscheidung, die du triffst, du willst wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, bist du damit zufrieden oder nicht damit zufrieden? Um das zu wissen, liebe Geschwister, musst du Allah darum bitten, dass er dir Rechtleitung gibt in diesem Zusammenhang. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith, O meine Diener, jeder von euch hat Hunger, außer derjenige, dem ich zu essen gebe. Deswegen bittet mich um Essen, dann werde ich euch zu essen geben. In dieser Aussage macht uns Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich, dass wir brauchen Allah nicht nur in Dingen, die nicht greifbar sind. Also Dinge wie zum Beispiel Dua, was man nicht sehen kann. Oder Rechtleitung, die man vielleicht nicht einmal fühlen kann. Oder irgendwie etwas, was man erst im Jenseits bekommt. Nein, nein. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Lenker aller Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Lenker von jeder Pflanze, die wächst. Und das haben wir heute auch in der Khutba gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns ein Gleichnis gegeben hat. Ein Gleichnis, das dieses Diesseits, in dem wir leben, widerspiegeln soll. Dieses Diesseits, in dem wir leben, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala kurz und knapp fast zusammen beschrieben, wie Wasser das als Regen vom Himmel herabgesendet wird. Und dieses vermischt sich dann mit dem, was Allah im Boden erschafft, an Pflanzen und was auch immer. Und dann diese Pflanzen irgendwann, sie tragen Früchte und blühen auf und tragen Blätter. Und das sieht dann ganz wunderbar und schön aus. Man wundert sich über die Farben, Vielfalt, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und dann sind die Leute, die diese Pflanzen gesät haben und diese Früchte jetzt ernten wollen, sind überzeugt davon, dass sie von diesen Pflanzen profitieren werden. Und sie sind sich sicher, dass diese Früchte ihnen gehören werden. Doch dann bei Nacht oder bei Tag kommt plötzlich Allahs Befehl und man sieht die Pflanzen, die vorher noch geblüht haben, abgeschnitten, als wäre da jemand mit der Sichel vorbeigegangen, hat einfach alles abgeschnitten. Und dann kommt noch der Wind und weht alles weg. Und Allah sagt, so machen wir es den Leuten, so machen wir unsere Zeichen den Leuten klar, die nachdenken. Und deswegen, liebe Geschwister, dieses Leben ist von vergänglicher Zeit, wird bald zu Ende sein. Und deswegen, der gläubige Mensch ist derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet in allen seinen Dingen. Und dazu gehört eben auch das Essen und Trinken. Dass du jeden Tag isst und trinkst, lieber Bruder, ist keine Selbstverständlichkeit. Ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist so, dass der Allah der Grund ist dafür, dass du jeden Tag zu essen und zu trinken hast. Und wenn du Allah dankst, wird er dir mehr geben. Und wenn du undankbar bist, dann sei auf der Hut und hab Angst davor, dass Allah dir das nicht, was du hast, wegnimmt. Denn wenn er es dann weggenommen hat, dann fängt dann das Bedauern an. Dann fängt dann die Reue an und dann ist es schon zu spät, weil dann ist es schon weg. Deswegen dankt man Allah und Allah sagt, wenn ihr mir dankt, dann werde ich euch noch mehr geben. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala sagt im weiteren Verlauf des Hadithes, O meine Diener, jeder von euch ist nackt, außer derjenige, dem ich zu kleiden gebe. Deswegen bittet mich um Kleidung, dann werde ich euch Kleidung geben. Auch wie, als eine weitere Betonung, wie im vorigen Satz, Allah subhanahu wa ta'ala, wir müssen uns daran erinnern, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du Kleider hast, und nicht nur mehrere, und jeder von uns, bin ich überzeugt, davon hat nicht nur ein Kleidungsstück, sondern 2, 3, 4, 5, 6, und Frauen haben manchmal noch mehr als das, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht haben, und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns das gegeben hat, und deswegen sind wir ihm dafür dankbar, und wir bitten ihn darum, dass er diese Gunst erweisen, die er uns gegeben hat, auch weiterhin gibt, denn das Problem ist, liebe Geschwister, dass unser einer, wenn ihm eine Ni'ma mal weggenommen wird, irgendeine Wohltat Allahs mal weggenommen wird, dann wie geht es ihm dann? Wie geht es uns dann, wenn durch unser Auto, was wir haben und das wir uns gewöhnt haben, plötzlich einmal nicht da ist? Dann sind wir plötzlich, können nichts mehr erledigen. Wir können nicht mehr, wenn unser Auto zum Beispiel weg ist, wir können noch, wir zwingen uns irgendwie noch zur Arbeit morgens zu gehen, auch wenn wir kein Auto haben, irgendwie müssen wir hinkommen, aber zum islamischen Unterricht, das geht nicht mehr. Zu den Sitzungen kommen wir auch nicht mehr, weil wir haben kein Auto. Ja, wir können nicht kommen, wir können nicht mit der Straßenbahn kommen und so weiter. Seht ihr, ich will damit sagen, Allah ist der Grund, warum wir überhaupt hier uns versammeln. Also es gehört zur Gunst Allahs, dass er uns überhaupt hierher gebracht hat. Ja, er hat uns so viele Gunsterweisungen gegeben, damit wir überhaupt hierher kommen können. Und manchen Leuten gibt er es, damit sie herkommen, sie kommen trotzdem nicht. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns die Kraft hat, gegeben hat, heute herzukommen. Alhamdulillah. Allah sagte weiterhin, O meine Diener, ihr sündigt Tag und Nacht. Und ich bin derjenige, der die Sünden vergibt. Deswegen bittet mich um Vergebung und dann werde ich euch eure Sünden vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allvergebende. Es gibt keine Sünde ausnahmslos. Es gibt keine Sünde ausnahmslos, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben kann und nicht vergeben wird, wenn man ihn darum bittet. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass man sich ihm unterwürfig zeigt. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass man sich ihm ergibt. Allah will, dass man sich vor ihm erniedrigt. Allah will, dass man ihn nicht nur einmal um Vergebung bittet, sondern mehrmals. Allah will, dass man zeigt, dass man sein Knecht ist und er der Herr ist. Wenn man das Allah zeigt und nicht überheblich ist, weder Allah gegenüber, wal'iyadu billah, noch anderen Menschen gegenüber, die genauso sind wie wir sowieso, Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dementsprechend auch dafür belohnen. Jede Sünde, wenn du sie begangen hast, und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und sagst, oh Allah, ich habe diese Sünde begangen. Ich bitte dich, vergib sie mir, denn es gibt niemanden, der diese Sünde vergeben kann, außer dir. An wen soll ich mich denn sonst wenden? Oh mein Herr, vergib mir, du bist der Al-Abama. Oh Allah, vergib mir, du bist derjenige, der uns angeordnet hat, dass wir ihn um Vergebung bitten sollen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deine Sünde vergeben, selbst wenn es so viele Sünden gewesen wären, wie Schaum es im Meer gibt, liebe Geschwister. Deswegen gehört es zu den Listen des Shaitan, dass er den Menschen immer dazu bringen will, aufzuhören, um Vergebung zu bitten. Jeder Mensch macht Fehler. Ob das gegen seine Ehefrau ist, oder gegen seine Kinder ist, oder gegen seinen Herrn subhanahu wa ta'ala ist. Jeder Mensch begeht Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran, dass wir ihn immer weiter um Sünden bitten, Vergebung bitten. Und der Shaitan ist derjenige, der immer wieder kommt und sagt, hört auf, um Vergebung zu bitten, ihr seid Heuchler. Denn wenn ihr weitermacht, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird euch als Heuchler darstellen. Deswegen hört auf, um Vergebung zu bitten, es sei denn, ihr seid euch sicher, dass ihr wirklich die Sünde nie wieder begehen werdet. Aber das ist eine Liste des Shaitan, liebe Geschwister. Und wenn er einen in diesen Zirkel mal reingekriegt hat, in diesen Kreislauf, dann ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Und deswegen, Alhamdulillah, hat es uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgemacht, im Gebet zwischen den zwei Niederwerfungen, wenn man sitzt, immer zu sagen, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Das heißt, oh mein Herr, vergib mir, oh mein Herr, vergib mir. Liebe Geschwister, das Wort vergib mir, bedeutet vom Arabischen bedeutet Ghafara, heißt vergeben, Ghafara. Und Ghafara bedeutet eigentlich verdecken. Verdecken. Und deswegen der Helm im Arabischen, der Schutzhelm, den man aufhat im Krieg, der bedeutet Mirfar. Und das ist die gleiche Wortwurzel. Mirfar, Ghafara ist die gleiche Wortwurzel, ist da drin, steckt da drin. Ja? Und deswegen gemeint ist, dass Allah deine Sünden verdeckt. Was heißt verdecken? Verdecken ist das Beste, was du dir eigentlich vorstellen kannst. Weil, stellt euch vor, Man begeht eine Sünde. Man hat Angst, dass Allah einen dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Allah sagt einem, okay, ich werde dich nicht dafür bestrafen. Okay, aber ist das alles, was du willst? Ist das wirklich alles, was du willst? Stell dir mal vor, du kommst am Tag der Auferstehung und dort triffst du alle Menschen, die du in diesem Leben auch gekannt hast. Alle Menschen, diese Abermilliarden von Menschen, die es jemals gegeben hat, die werden alle da sein, anwesend am gleichen Platz, alle. Manche kennst du, manche kennst du nicht. Und stell dir mal vor, du siehst deine eigenen Eltern. Und du siehst deine eigene Frau. Und du siehst deine Freunde. Und sie alle sehen, was du gemacht hast. Es gibt Fehler, die jeder Mensch begeht, liebe Geschwister, in seinem Leben. Da möchte er, dass niemand davon Bescheid weiß. Das reicht schon, dass Allah davon Bescheid weiß. Und die Engel, die anwesend sind, und die Dschinn, die auch noch anwesend sind, da wollen wir nicht noch, dass ein Mensch auch noch davon Bescheid weiß. Und schon gar nicht eine Person, die nahe verwandt ist. Und schon gar nicht eine Person, die eigentlich über einen ganz gut gedacht hat. Deswegen, liebe Geschwister, Allah verdeckt die Sünde so, dass niemand davon erfährt. Niemand davon erfährt, überhaupt nicht. Und deswegen ist es eine Katastrophe, dass wenn man eine Sünde begangen hat, dass man auch noch darüber spricht. Meine Sünde begangen hat, auch noch darüber spricht. Das heißt, eine Sünde begeht und andere Menschen kriegen das auch noch mit. Das ist sozusagen der Gipfel des Berges. Ja? Das darf überhaupt nicht passieren. Das heißt, du schämst dich nicht vor Allah und du schämst dich auch nicht vor den Menschen. Das ist eine Sache, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, allen meiner Umma wird vergeben. Allen meiner Umma wird vergeben, außer denjenigen, die Sünden begehen und dann nach außen hin sagen, ich habe das und das getan. Warum? Das ist ein Anzeichen, als würde er sich überhaupt nicht schämen. Das ist ein Zeichen, dass er sich eigentlich gar nicht bereut. Dass er eigentlich die Sünde gar nicht bereut. Er hat sie gern gemacht. Und deswegen spricht er auch darüber. Hat auch kein Problem damit. Ja. Wenn man das unterlässt, dann hast du Hoffnung, dass Allah dir deine Sünden vergeben wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er Schirk nicht vergibt. Aber der meint, es ist auch kein Kummer. Es gibt zwei Ayat im Koran. Ne? Der eine sagt, weil ich Allah vergibt alle Sünden. Und der andere Ayah heißt, wahrlich Allah vergibt Ash-Shirk nicht. Also das ist offensichtlich ein Widerspruch. Ja? Aber auch hier sagen wir, das ist kein Widerspruch. Frag jemanden, der sich auskennt. Und die Gelehrten sagen, ganz einfach, gemeint ist, dass Allah einer Person, die Schirk begeht, nicht vergibt, wenn sie in diesem Zustand stirbt, ohne Allah um Verzeihung gebeten zu haben. Ohne Tawbah gemacht zu haben. Und der Beweis ist ganz klar. Stellt euch mal vor, die Juden und Christen, sie sind Muschrik. Und sie nehmen den Islam an. Ihre Sünden werden alle vergeben, oder nicht? Jeder Mensch weiß das, Alhamdulillah. Ja? Deswegen, manchmal denkt man, das ist ein Widerspruch, ist aber eigentlich überhaupt gar kein Widerspruch. Nur du dachtest das. Ja? Deswegen darf man nicht voreilig sein, wenn man irgendetwas gelesen hat. Ja? Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala, O meine Diener, ihr werdet es niemals erreichen, mir Nutzen zu bringen, sodass ihr mir nutzen könntet, nur würdet, noch werdet ihr es erreichen, mir schaden zu können, sodass ihr mir schaden würdet. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der von allem unabhängig ist. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ist so unabhängig von uns, dass wir wissen müssen, dass egal was wir tun, es ist zu unserem eigenen Nutzen und egal was wir an Schlechtem tun, es ist zu unserem eigenen Schaden. Und deswegen, liebe Geschwister, die Ungerechtigkeit, die die meisten Menschen sich selbst antun, sind die Sünden. Und die Ungerechtigkeit ist die Sünde überhaupt. Also jede Form von Sünde ist eine Form der Ungerechtigkeit. Warum ist es ungerecht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Und du bestehst nun einmal aus Körper und Seele. Und dein Körper, lieber Bruder, liebe Schwester, es wird doch ungerecht deinem Körper gegenüber, im extremsten Fall, wenn du ihn selbst umbringst, oder nicht? Das ist ungerecht. Oder wenn du deinem Körper irgendwie schadest. Das ist ungerecht dem Körper gegenüber. Was ist dann mit der Seele? Die Seele, liebe Geschwister, ist etwas, das nie ein Mensch von uns gesehen hat. Und trotzdem gibt es sie. Und wer weiß, wie sie funktioniert? Zweifellos derjenige, der sie erschaffen hat. Und genauso, liebe Geschwister, wie es in Bezug auf den Körper Experten gibt, die am besten Bescheid sagen können, wie du mit diesem Körper umzugehen hast, das sind die Ärzte, genauso gibt es für die Seele Experten, die am besten Bescheid wissen, wie du damit umzugehen hast, und das sind die Religionsgelehrten. Und liebe Geschwister, du fragst doch auch nicht den Arzt, bist du dir sicher, und dass ausgerechnet dieses Medikament mit genau dieser Dosis so und so viel Milligramm, wenn du das genau dreimal pro Tag einnimmst, dass das wirklich mir was nutzen wird in meinem Körper, du vertraust dem Experten, weil er damit Erfahrung hat. Und deswegen solltest du Allah subhanahu wa ta'ala erst recht vertrauen in einer Sache, die von uns kein Mensch gesehen hat, die er selbst erschaffen hat, und somit weiß er am besten, wie diese Seele funktioniert. Und er sagt zu dir, diese Seele funktioniert am besten, wenn du deine Gebete verrichtest, Salah machst. Und am allerbesten funktioniert sie, wenn du sie nicht nur fünfmal machst, die Salah, sondern noch mehr als fünfmal machst. Und er sagt dir, aber, wenn du dieses Medikament Salah nimmst für deine Seele, dann darfst du es nicht so einfach nehmen, wie du willst. Du musst schlucken oder vorm Essen, nach dem Essen, auf dem nüchternen Magen, du kannst nicht machen, wie du willst. Sondern diese Gebete müssen zu bestimmten Zeiten geschehen. Und dann auch nimmst du die Dosis, die ich dir vorschreibe. Ja, du nimmst 5 Tabletten pro Tag. Und jede Tablette hat so und so viel Milligramm. Der eine hat 400, der andere 300, der andere 200. Ja, das ist vorgegeben. Und nur dadurch wird deine Seele rein bleiben. Und nur dadurch wird es deiner Seele gut gehen. Deine Seele ist also ein Geschöpf, das auch funktionieren muss und auch irgendwann mal eben den Körper verlassen wird, weil es eben nicht mehr im Körper bleiben kann. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, darf kein Mensch kommen und sagen, warum 5 Gebete und warum das eine Gebet muss man laut lesen und das andere Gebet muss man leise lesen und beim einen Gebet macht man dies, beim anderen Gebet macht man das. Das sind Sachen, liebe Geschwister, wenn du wüsstest, wie die Seele funktioniert, würdest du die Frage niemals stellen. Wenn du die Seele sehen würdest und wie die funktioniert, du wüsstest, dann wäre das für dich alles logisch und klar. Ja? Aber Allah hat das geheim gehalten, damit er sieht, wer daran glaubt und wer nicht daran glaubt. Damit er sieht, wer Allah vertraut und wer Allah misstraut. Das ist die Sache. Und Allah will sehen, wer besteht, der wird belohnt. Und wer wird nicht bestehen, der wird bestraft. Das ist die Weisheit, oder besser gesagt, das ist eine der Weisheiten, die dahinter steckt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im weiteren Verlauf dieses Hadiths: O meine Diener, wenn jeder von euch, der die Ersten, die Letzten, die Menschen, die Djinn, alle, sie alle hätten das Herz des gottesfürchtigsten Menschen. Wer ist dieses Herz? Wessen Herz ist das? Das ist das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn alle Menschen und Djinn alle wären wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der Gottesfurcht, in der Askese, in der Zurückhaltung, in der Geduld, in der Standhaftigkeit, im Iman, alle. Könnt ihr euch das vorstellen, nur Leute wie Rasulullah auf dieser Erde? Wenn alle so wären, Allah subhanahu wa ta'ala hätte davon gar keinen Nutzen. Allah subhanahu wa ta'ala, ihm würde das nicht reicher machen. Gar nichts. Nur wenn Allah will, kann er das machen, in einem Augenblick. Astaghfirullah. Weniger als einen Augenblick. Denn Allah subhanahu wa ta'ala braucht gar keine Zeit. Und das Umgekehrte ebenfalls. Wenn alle Menschen, liebe Geschwister, das Herz derjenigen Person hätten, von den Djinn und von den Menschen, das unseligste Herz, zweifellos das Herz von Iblis. Wenn alle das Herz von Iblis hätten, das würde Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht stören. Und das würde ihr nichts von seinem Reich vermindern. Es würde seine Herrlichkeit nicht verringern. Deswegen, liebe Geschwister, ja, warum handeln wir dann? Wenn unsere Gebete nutzen Allah nicht, unsere Sünden schaden Allah nicht, warum machen wir dann? Wegen uns selbst. Wegen uns selbst. Und deswegen, dass diese Hadithe stärken uns im Ikhlas. Stärken uns im Ikhlas. Ikhlas bedeutet, dass du die Sachen nur für Allah machst, für niemanden sonst. Ja, du machst das für Allah. Was heißt für Allah? Im Sinne von, dass du von Allah belohnt wirst. Dass Allah mit dir zufrieden ist. Nicht im Sinne von, dass Allah es braucht. Allah braucht es nicht. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im weiteren Verlauf des Hadithes: Es geht nur um eure Taten. Es geht nur um eure Taten. Ich rechne sie für euch an oder ich zähle sie für euch. Und dann werde ich euch sie im vollen Maße zurückgeben. Das heißt, Allah wird uns im vollen Maße für die gute Tat belohnen. Eine Hasana wird Allah, eine gute Tat wird Allah mindestens zehnfach vergelten. Und eine Sünde wird Allah subhanahu wa ta'ala nur einfach aufschreiben oder er wird sie vergeben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wer also Gutes vorfindet, der soll Allah loben. Und wer Schlechtes vorfindet, der soll niemanden tadeln, außer sich selbst. Wer Gutes vorfindet, soll Allah loben. Weil wir gesehen haben, liebe Geschwister, jeder von uns, haben wir gesagt, wie ist er hergekommen? Er konnte nur herkommen, weil er erstens gesund ist, weil er Kleider hat. Ich denke, keiner von euch wird nackt hier in die Moschee kommen. Jeder von euch, Alhamdulillah, kam irgendwie mit dem Auto oder zu Fuß mit gesunden Beinen. Und so weiter und so fort. So viele Ni'am auf einmal. Und dann auch noch, Allah wird euch dafür belohnen, dass ihr überhaupt gekommen seid. Dass ihr da seid. Er ist der Grund, warum ihr gekommen seid. Und gibt euch noch mehr dazu. Ja? Deswegen, wer Gutes vorfindet, der braucht nicht sagen, auf die eigene Brust klopfen. Ne? Ich schlage nicht aufs Mikrofon, ich muss aufpassen. Sondern ich schlage auf die eigene Brust klopfen und sagen, Alhamdulillah, ich habe hier was Gutes gemacht heute. Ich bin stolz auf mich. Man darf glücklich sein und dankbar sein, klar. Aber nicht vergessen, Allah ist derjenige, der dir das ermöglicht hat. Und wer Schlechtes vorgefunden hat, der soll sich selbst tadeln. Denn Allah hat dir so viel gegeben, du hast die Möglichkeit gehabt, du hättest sie nutzen müssen, du hast sie aber nicht genutzt. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Machen wir an diesem Punkt Stopp. 5 Minuten Pause, wie jedes Mal. Und dann machen wir, inshallah.